1970 entsandt er an die FU Berlin, Institut von Holzbach, gekommen. Und das war eine sehr bewegte Zeit damals. Und in der Psychologie war sozusagen die Revolution angesagt. Und die Studenten, da hat ja der Kongress mal gestürmt und alles Mögliche, die Studenten wollten eine neue Psychologie machen. Und das Motto dieser neuen Psychologie war ganz einfach: gegen den Mainstream. Etwa alles anders machen, es muss alles anders werden. Da waren die Bewegungen Psychoanalyse, alles Mögliche ging durcheinander. Und, aber man wollte auf dieser Grundlage eine neue Psychologie einrichten. Und das war besonders zentriert um die Person des Holzkamp und das Institut. Und da hat man lange überlegt, wie soll das Kind denn heißen? Und ging hin und her und so weiter. Und schließlich sagte man irgendwie, es sollte kritische Psychologie heißen. Kritische Psychologie ist vermutlich in Analogie gebildet zur kritischen Theorie, also der Frankfurter Schule, also einer philosophischen Richtung, die sozusagen auch nach dem Weltkrieg jetzt einen neuen Anfang machen wollte. Ja, so bin ich sozusagen ganz am Anfang der kritischen Psychologie mit dabei gewesen. Ich muss aber sagen, ich habe die kritische Psychologie etwas am Rande verfolgt. Also ich bin nicht sozusagen ein Altstratege der kritischen Psychologie. Also diese Ehre kann ich mir nicht antun. Das würde zum Beispiel eher für Maurice Markert gelten und andere Leute. Aber ich habe die kritische Psychologie sozusagen mit leichter Distanz begleitet. Ja? Also insofern kann ich auch nicht für die kritische Psychologie irgendwie sprechen. Aber die Beziehung zur kritischen Psychologie, wenn Sie es gleich merken, ist schon relativ eng. Der Unterschied von dem, was ich heute vorstellen will, und der kritischen Psychologie ist im Wesentlichen liegt im Begriff des Subjekts, in dem es ja heute gehen soll. Und der Unterschied, auf den werde ich nachher nochmal näher kommen, ist der, dass Holzkamp einen etwas anderen Handlungsbegriff hat, als ich ihn entwickeln werde. Ich glaube, ansonsten ist mein Ansatz im Grunde mit der kritischen Psychologie kompatibel, ja, obwohl es nicht sozusagen eins zu eins zu übersetzen ist. Es ist irgendwie ein anderer Ansatz. Einerseits von Holzkamp in seiner ersten großen Schrift, also in der sinnlichen Erkenntnis, da wurde ja die Evolution zugrunde gelegt, da wurde also von Holzkamp durchaus vertreten. Aber das evolutionäre Moment hat dann bei Holzkamp keine große Rolle mehr gespielt. Und der Subjektbegriff ist eigentlich von der kritischen Psychologie nie über die Evolution verfolgt worden. Das werde ich heute versuchen. Ich muss dabei noch eine Themenänderung angeben. Ich hatte angekündigt, das Subjekt in evolutionärer und historischer Entwicklung. Das wäre der Teil 2 gewesen. Das Teil 1 soll bleiben, Subjekt in phylogenetischer, also evolutionärer Entwicklung. Den Teil 2 wollte ich dann doch abändern. Und zwar, weil die ganze Sache sowieso ziemlich theoretisch ist. Ja, es ist hauptsächlich Gesellschaftstheorie, Geschichtstheorie und so weiter und Evolution eben. Und dabei wollte ich nicht weiterbleiben mit dem Historischen, wäre es weiter so theoretisch geblieben. Und dann habe ich mir gesagt, ich nehme lieber etwas, was mehr auf die Praxis bezogen ist. Und deswegen wollte ich im zweiten Teil sprechen über die ontogenetische Entwicklung zum Subjekt. Ja, der neue Titel wird dann heißen, das Subjekt oder Subjekt in evolutionärer und ontogenetischer Perspektive oder Entwicklung. Also Ontogenese ist klar, das ist die Entwicklung des Einzelnen, vom Embryo bis zum Tod. Während wir zunächst mal geht es um die Evolution, das heißt der Mensch letzten Endes als Gattung. Gut, also das wäre die thematische Änderung. Ja, ich selbst arbeite jetzt an einem Buch, das hoffentlich in diesem Jahr erscheint, vielleicht nicht, aber zumindest fertig werden würde und das wahrscheinlich den Titel tragen wird: Humanistische Psychologie auf evolutionärer Grundlage. Der Begriff humanistische Psychologie ist eigentlich vergeben, ist eine alte Richtung, die kennt, manche kennen diese Richtung auch, aber darauf will ich nicht weiter eingehen. Der Unterschied ist jedenfalls, es wäre sozusagen eine neue humanistische Psychologie, wenn es denn so kommen sollte. Das wäre die Einleitung. Übrigens, Sie dürfen mich gerne unterbrechen. Also ich habe lieber so einen gelockerten Vortragsstil. Also es soll nicht so sein wie in der Vorlesung, wo ich dann erstmal reden will und in Ruhe gelassen, ja, und dann kann man sich melden, sondern Sie können sich eigentlich auch jederzeit unterbrechen und sagen, das habe ich nicht verstanden. Oder ja, die nur ganz kurz. Wir haben ja viele Veranstaltungen parallel und deswegen nehmen wir die hier auf. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und wenn ihr irgendwie das nicht möchtet, dann wäre es toll, wenn ihr, bevor ihr eine Wortmeldung macht, irgendwie sagt, dass wir das dann rausschneiden sollen oder so. Aber ist es okay, dass die aufgenommen werden und auf unserer Homepage dann veröffentlicht werden? Ja, ich habe den Gang meiner Argumentation schon einmal in grobem Schema auf der Tafel hier aufgezeichnet. Ich benutze die abendländische Ontologie, wie sie einfach in unserer abendländischen Kultur verbreitet ist, nämlich die verschiedenen Ebenen, ist ja schon in der Bibel, ja, schon in der sogenannten Schöpfungsgeschichte ist es ja enthalten, denn die Schöpfungsgeschichte geht ja so, eben ist er zuerst ja als Pflanze, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ja, das heißt Physik, die Steine, Körper, Unbelebte. Dann schuf er die Pflanzen. Also er hat sich da schön nach der Evolutionstheorie, mit weiser Voraussicht, ja, ein paar tausend Jahre vorher, an der Evolutionstheorie orientiert. Das war sehr klug von ihm. Nach den Pflanzen kommen bekanntlich die Tiere. Und dann kommt der Mensch. Bei den Tieren, das sehen Sie ja jetzt, habe ich nochmal eine Unterteilung vorgenommen, die in der Biologie nicht vorgesehen ist. Also es ist keine offizielle Unterteilung, die ich gesagt habe, Tiere müssen wir unterscheiden, das ist gerade wichtig für die Subjektivität, unterscheiden nach niederen und höheren Tieren. Niedere Tiere sind solche, die noch nicht Bewusstsein haben, also nicht fähig sind zu Gefühlen, zu Empfindungen, zum Erleben, also als Bewusstseinsbegriff ist jetzt sehr allgemein gemeint, ja. Also nicht nur der Mensch hat Bewusstsein, sondern auch die Tiere, aber die höheren Tiere sind bewusstseinsfähig. Höhere Tiere sind zum Beispiel Hunde und Katzen, die können zum Beispiel auch Schmerzen haben, während bei niederen Tieren ist das zumindest fragwürdig. Ja? Die Neurobiologie ist heute ziemlich weit fortgeschritten, aber in dem Bereich ist alles nicht so richtig klar. Was klar ist, jeder Neurobiologe weiß, dass das Bewusstsein oder nicht nur das Menschliche, sondern überhaupt, also zum Beispiel eine Empfindung zu haben, ja, ein Gefühl zu haben, ist ein unglaublich komplizierter Prozess im Gehirn. Mit lauter vernetzten Schleifen, da geht es hin und zurück, dass man dann wirklich Bewusstsein entsteht. Also die Annahme, die man früher mal hatte, um 1900 herum, dass auch das kleinste Tier bewusstseinsfähig wäre, ist heute wirklich völlig überholt. Dazwischen gibt es einen großen Bereich, wo man sagen kann, wir wissen es nicht genau, ja, ob dieses Tier nur Bewusstsein hat oder nicht. Zum Beispiel so eine Schlange. Ach, weiß man nicht. Also, es hat eine richtige Reifung gegeben in der Fischerei. Da ging es darum, ums Angeln. Ja, ob man beim Angeln, also Hochseeangeln, ja, auch beim Sportangeln, ob man da auf den Fisch Rücksicht nehmen muss, ob der vielleicht Schmerzen hat, wenn er auf die herkömmliche Weise gefangen wird. Da sind auch Neurologen eingesprungen und haben versucht, das herauszukriegen. Ich muss sagen, die Diskussion ist sozusagen 50-50. Also es hat Stimmen gegeben, das sind natürlich ökonomische Interessen auch beteiligt. Ja? Natürlich möchte die Hochseefischerei, dass die Empfindlichkeits Schwelle der Tiere möglichst niedrig, der Fische. Natürlich wollten die Tierschützer, dass sie möglichst hoch gesetzt wird. Also es gab verschiedene Interessen. Und man kann sagen, dieser Streit ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Wahrscheinlich ist es sowieso die Bewusstseinsfähigkeit ein graduelles Phänomen, ja. Dass sie zum Beispiel könnte sein, dass Bewusstseinsfähigkeit bei Schmerzen am E zuerst anfängt, weil der Körper am meisten betroffen ist, und dass er bei höheren Dingen, zum Beispiel beim Gehör oder beim Sehen, relativ spät erst kommt. Eine Frage ist zum Beispiel, die mich immer wieder beschäftigt, ob Bienen, ja, Bienen sind ja niedere Tiere, auf jeden Fall, also nach meiner Definition weiß man das auch nicht so richtig, ob die Bienen jetzt, die Bienen sind ja bekanntlich farbtüchtig, auf den gelben Raps, dann gehen sie sofort, setzen sie ihr Landeprogramm an und sagen, jetzt lass dich mal nieder. Aber ob sie jetzt Farben sehen in dem Sinne, wie wir das tun, oder wie zum Beispiel ein Hund das tut, das heißt, dass er eine Farberscheinung im Sinnesorgan hat, das ist damit noch lange nicht gesagt. Es könnte so sein, und da wäre ich eher dafür, das anzunehmen, es könnte eher so sein, dass die Bienen einfach reagieren. Das ist also, wenn das Sinnesorgan der Biene mit den entsprechenden mustervollen Lichtwellen bombardiert wird, dass dann ein Automatismus kommt, der direkt zur Motorik, das heißt zum Landeprogramm, weitergeleitet wird. Die Neurologen können das auch nicht entscheiden. Ich habe gerade bei den Bienen, wir haben einen berühmten Bienenforscher hier an der FU gehabt, äußern sich da auch nicht entschieden. Ja? Ob die Bienen jetzt wirklich Farben sehen, so wie wir, oder ob sie nur auf die Farbe reagiert, das weiß man nicht so richtig. Aber für mich ist es gleichgültig, ob man das beim Einzelnen, bei der einzelnen Art weiß oder nicht weiß, entscheiden kann. Ob man das entscheiden kann oder nicht, ist nicht so wichtig. Die theoretische Unterscheidung ist aber enorm wichtig, weil davon gerade das Verhältnis von Subjekt und Objekt abhängt. Also das benutze ich als das oberste Kriterium. Also ich sage, die Subjektivität ist auch in der Evolution entstanden, die Trennung von Subjekt und Objekt. Gibt es in der Materie noch nicht. Sie kommt aber ins Leben mit dem Erscheinen des Lebens. Also die erste Form sind ja die Pflanzen. Also die Pflanzen wären sozusagen die ersten, die rudimentärsten Erscheinungen von Subjektivität. Und das geht dann auf den anderen eben weiter. Das ist jetzt der Gegenstand des Vortrags heute. Bei den niederen Tieren, die haben eine höhere Subjektivität, höhere Tiere noch mehr. Und der Mensch hat schließlich eine Subjektivität, die wir fassen mit Marx, aber dazu später. Also ich bin jetzt erst noch mal ganz grün. So, jetzt habe ich hier... Gibt es dazu noch Fragen? Ich glaube nicht, denn ich fange ja gerade erst an. Also wie gesagt, die Ebene der bloßen Materie, da hat es keinerlei Sinn, irgendwie von Subjektivität zu sprechen, ob weder Subjekt noch Objekt. Mit dem Leben kommt etwas in die Welt, was sozusagen ein Zentrum bildet, also ein Organismus. Der Organismus ist mehr als ein Körper. Ein Organismus ist ein, also Maturana sagt zum Beispiel, ist ein selbst reproduzierend oder selbst, er nennt das Autopoiesis, also die sich selbst regenerierende Einheit. Und zum Organismus gehört immer eine Umwelt. Also die Unterscheidung von Subjekt oder von Organismus und Umwelt kommt in der Materie noch nicht vor, sondern erst mit dem Leben. Und dieser Unterschied, das Verhältnis des Organismus zur Umwelt, das ist mein Kriterium, an dem ich die Subjektivität versuche zu, na, man könnte sagen, messen oder näher zu bestimmen. Meine oberste Frage ist immer, können die Tiere auf diese Art können die sich zur Umwelt mehr oder minder frei oder abhängig verhalten? Ja, das sind wir also schon bei der Pflanze. Bei der bloßen Materie, da kann man sagen, natürlich gibt es da auch mehrere Körper, noch mehr Körper. All Universum ist ja voll von Körpern oder Energieformen. Die haben aber keine Umwelt, sondern eine Umgebung. Ja, der Physiker kann nur sagen, in der Umgebung der Sonne ist das und jenes, ja, oder in der Umgebung dieses kleinen Teils ist dies und jenes andere. Aber es hat keinen Sinn, davon Umwelt zu sprechen. Es gibt eine Umweltbeziehung, gibt es erst bei den Organismen, nämlich eine wirkliche Beziehung, ja, dass sich ein Zentrum, ein Organismus auf das Umgebende bezieht, und zwar selektiv darauf bezieht, dass er existiert im ersten, wenn es Organismen gibt, mit einer Umwelt. Also wie gesagt, der Parallelbegriff in der bloßen Materie wäre Umgebung. Ja. Ja, dann bleiben wir mal bei den Pflanzen. Wie stehen die Pflanzen zur Umwelt? Das ist die rudimentärste Form von Subjektsein. Die Pflanze ist ein Minisubjekt sozusagen in den allerersten Anfängen. Und zwar aufgrund zweier Eigenschaften. Das eine ist, sie ist ortsgebunden. Die Pflanze, die steht eben da, wo sie gewachsen ist. Wenn der Samen verstreut wird, gut, dann passiert was anderes. Aber die Pflanze selbst ist an einen Ort gebunden. In der Biologie gibt es winzige Ausnahmen von wandernden Pflanzen, aber das spielt für uns keine Rolle. Ja? Also einerseits ortsgebunden und hat insofern ein recht begrenztes Verhältnis zur Umwelt. Und die zweite Grenze der Pflanze ist, dass der Kontakt zur Umwelt immer nur direkt ist. Also wenn irgendwas, zum Beispiel die Sonne, Kontakt haben soll und die Pflanzen ernähren sollen, das Chlorophyll anregt und so weiter, dann geht das nur, wenn die Sonne direkt auf die Pflanze wirkt. Das ist jetzt in Abhebung gegen die nächste Stufe, da kommen wir gleich drauf, aber das halten wir jetzt zunächst mal fest. Der Kontakt ist direkt. Also nur direkter Kontakt. Ja, damit sind wir schon ein Stück weiter. Wir kommen zu den niederen Tieren. Das niedere Tier, also beispielsweise mein Lieblingstier, die Qualle. Die Qualle hat noch nicht mal ein Gehirn, die hat nur ein Nervensystem, kein Zentralnervensystem, die hat nur ein diffuses Nervensystem, somit das primitivste, was es gibt. Aber auch ähnliche, ja, zum Beispiel Ameisen, Bienen, Würmer, die haben in der Regel zum Teil ein rudimentäres Nervensystem. Die Bienen, also die sind schon relativ hoch, die haben aber ein Stecknadelkopf großes Gehirn, das immerhin schon ein paar Millionen oder 100.000, ich weiß nicht genau, Neuronen hat, aber dafür Erstaunliches leistet. Wobei ich wieder persönlich meine, zum Bewusstsein reicht es wahrscheinlich nicht. Aber das müssen die Neurologie-Bienenforscher entscheiden. Das niedere Tier hebt sich aber schon ganz gewaltig von der Pflanze ab. Erstens natürlich durch die Lokomotion. Der Unterschied ist, das Tier ist nicht an Standort gebunden, sondern es fliegt sozusagen von Ast zu Ast oder von Ort zu Ort. Das heißt also, Lokomotion ist ein ganz neues Moment, was beim Tier und bereits beim niederen Tier hinzukommt. Und das hat die Folge, dass die Tiere ein ganz anderes Verhältnis in der Wahrnehmung zur Umwelt haben müssen. Und zwar haben sie entwickelt einen vermittelten Kontakt zur Umwelt. Also dieses Wort, vermittelter Kontakt, das habe ich sehr sorgfältig ausgesucht, weil der gängige Begriff ist nämlich Wahrnehmung. Ja? Steht auch überall, in allen Büchern steht Wahrnehmung. Das Tier hätte Wahrnehmung. Natürlich hat es Wahrnehmung. Aber das Wort Wahrnehmung, ist sozusagen, es passt nicht mit der Etymologie zusammen, dieses Wortes. Das Wort Wahrnehmung kommt ja von wahrnehmen, das hat nichts mit dem lateinischen Verum wahr zu tun, sondern mit dem älteren deutschen Wort in die Wahrnehmen, also zum Beispiel der Polizei gewahrsam. Ja, in Gewahrnehmen. Oder wenn man sagt, ich werde dieses gewahr, bist du dessen gewahr, dass das der Fall ist, das ist dieses wahr. Ja. In die Wahrnehmen heißt praktisch in die Aufmerksamkeit, aufmerksam sein. Und Aufmerksamkeit ist nach meiner Konzeption ein hervorragendes Zeichen des Bewusstseins. Nicht gleich den Begriff Bewusstsein mit dem menschlichen Bewusstsein, das lassen wir mal weg. Aber Wahrnehmung, also das Wort Wahrnehmung, appelliert an Bewusstseinsvorgänge. Und deswegen möchte ich bei niederen Tieren nicht von Wahrnehmung sprechen, sondern von vermittelten Umweltkontakt. Das hat übrigens, vielleicht ist in dem Namen Leontief ein Begriff. Leontief hat das sehr schön ausgeführt. Er nimmt das Beispiel des Froschs. Er sagt, Wahrnehmung liegt dann vor, wenn eine Vermittlung eintritt, wenn also ein Prozess involviert ist, der mit dem direkten Lebensprozess, also mit Assimilation, nichts zu tun hat. Er nennt es aber trotzdem Wahrnehmung, weil das einfach der eingeführte Begriff ist. Ja. Es hieß seit Jahrhunderten lang, heißt das Wahrnehmen. Und dann nennt man es halt auch bei Leontief Wahrnehmung. Und ich finde es aber eben präziser, wenn man sagt, wir bleiben bei der Etymologie und sprechen von Wahrnehmung bloß dann, wenn etwas in die wahrgenommen werden kann. Und das wäre bei niederen Tieren eben nicht der Fall. Und deswegen spreche ich hier von vermittelten Umweltkontakt. Also Leontief, das war dieses Beispiel, er hat den Frosch als Beispiel. Wenn zum Beispiel der Frosch, der hat einen ziemlich, kennt man heute sehr genau, einen ziemlich direkt in den Neuronen eingebauten Mechanismus. Wenn etwas Dunkles ins Auge fällt, dann geht die Zunge raus, schnapp. Und dieser Mechanismus, dunkler Fleck, schnapp, ist aber nicht der einzige, sondern er kann zum Beispiel auch durch ein Geräusch, ja, die Biene summt und löst beim Frosch eine Ausrichtung des Kopfes aus und jetzt erst schnappt er. Also das ist sozusagen eine Vermittlung, ein vermittelter Prozess im Unterschied zum direkten Schnappen, was sozusagen genetisch direkt verdrahtet ist. Ja, was ich hier noch nicht gemacht habe, hier muss ich nochmal einen Strich machen. Und zwar hier bei den Pflanzen, da würde ich bei der Frage, also ich habe hier unterschieden einmal nach dem Verhältnis von Organismus und Umwelt, die Subjekteigenschaft, und die hat aber auch eine Seite bei den Individuen. Also wir haben ja die direkte Unterscheidung, biologisch gesehen, einfach von Art und Individuum. Und bei der Materie sowieso nicht. Im Leben bei Pflanzen würde ich diesen Unterschied nicht machen, obwohl die Pflanzen alle anders aussehen, die einzelnen, ja. Das ist vielleicht Geschmackssache, ob man da sagt, von Individuum spricht. Bei den niederen Tieren würde ich da auch einen Strich machen. Da gibt es so etwas wie Individualität. Ja, man kann. Ich kannte mal jemanden, der hatte zwei Schlangen. Und die hat natürlich verschiedene Namen. Der hat sie unterschieden, ja, als Individuum, die eine Schlange und die andere. Aber ansonsten finde ich es, oder bei Ameisen, finde ich ein bisschen müßig, da jetzt eine Individualität anzunehmen. Also das habe ich jedenfalls einfach mal gestrichen, ja, dass wir hier für die Frage der individuellen Umwelt- oder Subjektbeziehung mache ich mal einfach einen Strich, ja. Das ist sozusagen kein schwerwiegender Fehler, wenn man da doch irgendwas hinschreibt. Ja, das Umweltverhältnis, also von den niederen Tieren, wird, das wäre vielleicht auch dazu zu schreiben, geregelt durch den Instinkt. Und der Instinkt, also das hauptsächliche Verhaltensregulativ der niederen Tiere ist der Instinkt. Der Instinkt ist im Grunde letzten Endes eine 1:1 Beziehung von Reiz und Reaktion. Dieser spezielle Reiz, der ist ein Auslöser, ja, Reiztheoretiker sprechen vom angeborenen Auslösemechanismus, AAM, und mit jedem Auslöser ist ein Verhaltensprogramm gekoppelt. Ja, zum Beispiel. Ich habe eine allgemeinere Frage, inwieweit Sie jetzt probieren, Bewusstsein mit dem individuellen Subjektsein und den verschiedenen Ebenen zu kombinieren, weil ich glaube, ich noch nicht ganz verstanden habe, wie Sie Bewusstsein definieren. Ja. Ist das auch schon eine Lerntätigkeit, weil dann würde ich bei vielen Punkten widersprechen, ja, was auch bei den niederen Tieren dann vorhanden wäre, würde ich sagen. Zum Lernen. Lernen ist auf jeder Stufe notwendig. Also auch die niederen Tiere können lernen, das ist auch sehr gut geforscht und untersucht. Konditionierung der Reflexe oder der Instinkte ist dann nachweisbar. Das heißt, ein Leben ohne jegliches Lernen ist überhaupt nicht möglich. Die Umwelt ist so variabel, dass es minimale Prozesse von Lernen auf jeder Ebene gibt. Insofern ist Bewusstsein natürlich auch mit Lernen verbunden, aber jetzt umgekehrt. Es gibt Lernen ohne Bewusstsein und es gibt Lernen mit Bewusstsein. Generell ist ja diese Stufenfolge als inklusiv zu verstehen, das heißt als wie eine Treppe. Also jede neue Stufe baut auf der vorigen auf und verlässt diese nicht, sondern die alten Formen bleiben erhalten in den höheren Stufen. Jetzt kommen wir gleich zu dem, was Bewusstsein sein soll. Ja, das wäre hier die Frage, da kommen wir jetzt sowieso. Jetzt haben wir hier die niederen Tiere erledigt. Was ich glaube. Einer. Ja. Oh ja. Den Instinkt, haben Sie den für das Ähnliche bei den Pflanzen geschrieben oder ist es Absicht? Also, was? Was habe ich? Den Instinkt bei Leben und bei den Pflanzen geschrieben. Nein, das habe ich mir verschrieben. Vielen Dank. Das ist ein großer Fehler. Gott sei Dank kann man ja hier ganz gut wischen. Ja, die Heraufkunft des Bewusstseins in diesem weiten Sinn, ja, Empfindung, Bewusstsein, Gefühle, ist ein meines Erachtens so elementarer Schritt, dass ich es als Trennlinie für Tiere, auch wenn die manchmal unscharf ist, aber als im Prinzip die Trennlinie für Tiere ansehe. Warum ist das so wichtig? Ich fange mal oben an. Weil die höheren Tiere mit ihrer Bewusstseinsfähigkeit ein neues Verhältnis zur Umwelt erzielen, nämlich sie erlangen eine viel größere Selbstständigkeit. Also ich nenne das gerne als, bezeichne das gerne als relative Selbststeuerung. Die Steuerung bei den niederen Tieren ist im Prinzip Instinkt. Und zwar immer Einzelreiz zu Einzelreaktion. Also wenn man da genauer hinsieht, ist es natürlich nicht ganz so, sondern es ist schematisch gedacht. Aber im Großen und Ganzen ist die Steuerung des Verhaltens bei den niederen Tieren wirklich eine 1:1. Ja, 1 auf der Reizseite, 1 auf der Reaktionsseite. Also man kann es zum Beispiel bei Ameisen wunderbar sehen. Die Ameisen haben eine sehr, sehr einfache Reizlage, nämlich hauptsächlich Geruchsreize. Und diesen Einzelreizen sind bestimmte Verhaltensweisen zugeordnet. Zum Beispiel Also ein konkretes Beispiel ist, dass bei bestimmten Ameisenarten das Pflegeverhalten, dass sie alles, ich könnte sagen, Hygiene aus dem Nest rauswerfen, was dann krank wird. Zum Beispiel die toten Ameisen. Ja? Also die Ameisen, die besorgen, dass das Haus sauber ist. Und da haben sie vielleicht früher mal gesagt, ja, das Hygienebewusstsein ganz tief im Ameisen gewesen. Und es ist jetzt nachgewiesen, es ist schon lange nachgewiesen, dass es ganz, ganz einfach ein bestimmter Geruchsstoff ist. Wenn Sie jetzt diese Ameisen strömen einen bestimmten Duft aus. Und wenn der ausströmt, dann raus damit. Und so einfach funktioniert es. Das hat man auch genau geforscht. Dann hat sie gesagt, man lässt den Duft weg, ja, von den toten Ameisen, und schon bleiben sie liegen. Weil der bereits nicht. Umgekehrt hat man auch gemacht, man hat irgendwelche Dinge, ja, Sandkörnchen oder was, mit dem Duft, was weiß ich, Buttersäure oder sowas, gestrichen und schon wird alles aus dem Mist rausgeschmissen. Das ist dieser einfache Mechanismus, wäre als jetzt ein Beispiel für die Starrheit und Unbeweglichkeit der Instinkte. Und die Instinkte sind natürlich dafür extrem zuverlässig und schnell. Ja, passiert nicht viel, da kann nicht viel daneben gehen. Deswegen funktioniert das so gut. Wenn jetzt die Tiere bewusst werden, zum Beispiel, wenn dann alles nochmal übers Gehirn läuft, das heißt, also bevor es ins Verhalten geschaltet wird, dann steht da nochmal sozusagen ein Stück dazwischen, ein Zwischenreiz und Reaktion. Da ist etwas zwischengeschaltet. Ich habe mal so ein Bild mir gemacht, da ist sozusagen etwas, wie wenn da so eine Glühlampe nochmal angeht, also zwischen Reißungsreaktion und Glühlampe eingeschaltet, und wenn die entsprechend glüht, es bewusst wird, dann passiert irgendwie was anderes. Da kann zum Beispiel gelernt werden, ich glaube, jetzt kann das Verhalten in irgendeiner Weise modifiziert werden. Das Phänomen des Bewusstseins hat zum Beispiel zur Folge, dass die Lernfähigkeit der Organismen sich gewaltig vergrößert. Also bewusstseinsfähige Tiere können Dimensionen mehr lernen als Tiere, bei denen das nicht der Fall ist. Das ist jetzt, sage ich mal, für die Psychologen unter Ihnen der Unterschied zwischen einfache Konditionierung, das heißt Konditionierung von Instinkten oder Reflexen, das ist das, was Papo ursprünglich gefunden hatte, und dem, was Skinner dann eingeführt hatte, als das operante Lernen. Ja. Der Begriff ist ein bisschen überflüssig, aber jetzt jedenfalls würde ich sagen, die Konditionierbarkeit, die Lernfähigkeit der Organismen wird gewaltig vergrößert. Und dieses sogenannte operante Lernen ist auch nur bei höheren Tieren untersucht worden, nämlich in erster Linie bei Vögeln und Nagetieren, Ratten, Mäuse und alles, was drüber kommt, natürlich Menschen. Während bei den Arten drunter, meinetwegen bei den Froschen, ob die jetzt operant lernen können, ist mir nicht bekannt. Man kann es auch schwer untersuchen, weil die ja nicht so eine große Verhaltensbreite haben, als man das alles testen könnte. Aber ich würde es mal so etwas hypothetisch sagen, das Lernen wird durch die Heraufkunft des Bewusstseins in großem Maße gestaltet, die Lernfähigkeit. Wenn man das zusammenfasst, also ach so, was jetzt mit dem Bewusstsein noch besonders zu tun hat, das sind Phänomene. Ich sprach vorher von den Bienen und dem Unterschied, ob man jetzt ein Gelb sieht, sozusagen vor Augen sich so gelb oder rot vorstellen kann, oder ob man bloß darauf reagiert. Was ich vermute, dass es bei den Bienen der Fall ist. Wir haben aber im Unterschied zu den niederen Tieren eben Phänomene, das heißt, wir wir sehen etwas sozusagen direkt vor uns. Und das ist eine wichtige Eigenschaft des Bewusstseins oder des Erlebens oder der Empfindungsfähigkeit. Und die führt das alles zusammen, führt dazu, was ich nenne, relative Selbststeuerung. Und das bezieht sich jetzt auf das Verhältnis Subjekt, Organismus und Umwelt. Im Kontrast zu den instinktgetriebenen Tieren heißt das einfach eine Loslösung von diesem starren, von dieser starren Bindung von Reiz und Reaktion. Die Tiere können auf dieselben Reize, also manchmal Haustiere, Hunde, Katze, auf dieselben Reize oder ähnliche Reize durchaus verschieden reagieren, je nachdem, wie das Ganze konkret erscheint. Da gibt es also eine viel größere Variationsbreite. Und das fasse ich zusammen unter dem Begriff der relativen Selbststeuerung. Oder, was man auch als Zusammenfassung nennen kann, das Umweltverhältnis, also das Verhältnis von Organismus und Umwelt, erweitert sich insofern, als das bewusstseinsfähige Tier die Umwelt repräsentieren kann. Repräsentieren heißt sowas Ähnliches wie widerspiegeln. Und da gab es früher riesige Diskussionen über den Begriff der Widerspiegelung. Ich werde heute sagen, es ist in der Tat eine begrenzte, aber eine begrenzte Abbildungsfähigkeit. Diese Repräsentation, den Begriff hier wollte ich hier hinzuschreiben, diese Repräsentation zeigt sich zum Beispiel in dem Phänomen, das die Gestaltpsychologie zu ihrem Lieblingsthema gewählt hat, nämlich die optischen Sinnestäuschung, ja, diese vielen Wahrnehmungstäuschungen. Der Vorteil des Bewusstseins oder der phänomenalen Welt, der Vorteil ist, dass man nicht mehr darauf angewiesen ist, jeden einzelnen Reiz zu verarbeiten, sondern die Reize als Klumpen, ja, als mehr als Komplexe von Reizen wahrzunehmen. Das heißt zum Beispiel, dass man, wie unten bringt das sehr einfache Beispiel, im Unterschied zu dem Riederntier, der hatte, gab es kleine Fische in einem Aquarium, legt man so eine kleine Barriere irgendwie, vielleicht ein kleines Netz oder sowas, und dahinter ist ein gut riechender Nahrungsbissen. Und die kleinen Fische, die noch nicht zu, wie heißt es bei uns, gegenständlicher Wahrnehmung fähig sind, die machen das so. Die gehen jetzt immer an diese Barriere, dieses Netz heran, stupsen mal mit der Nase dran, merken, es geht nicht weiter. Dann bewegen sie ein Stückchen nach links oder rechts, dann stupsen sie wieder dran, nichts. Wieder nichts, wieder nichts, nichts. Einmal ist es frei und dann schwimmen sie den Weg zu ihrem Nahrungsplatz. Das heißt, sie müssen einzelne Reize abtasten und haben dann sozusagen nach langem Abtasten den richtigen Weg gefunden. Und das hat man auch dieses Experiment schön umgekehrt und hat dann die Barriere weggenommen. Und dann haben diese Tiere, nachdem sie gelernt haben, ja, immer noch den Umweg genommen. Weil sie nicht erkennen können, die Barriere ist ja weg. Das heißt, also Tiere mit Bewusstseinsfähigkeit, die können ein Hindernis als Hindernis insgesamt erkennen. Brauchen nicht jeden Einzelreiz sozusagen entgegenzunehmen und erstmal auszuprobieren. Und das ist natürlich ein gewaltiger Überlebensvorteil. Die Kehrseite, ja, bitte. Zum Beispiel für die Repräsentationsfähigkeit, oder was hier? Bitte? Wäre das ein Beispiel für die Repräsentationsfähigkeit? Ja, genau. Das heißt, Repräsentation, also das höhere Tier, kann den Stab, die Barriere, als Ganze repräsentieren. Also nicht den einzelnen Reiz nur, sondern es sieht diesen Komplex, ja, von Reizen als zusammen und kann es dadurch repräsentieren. Die Repräsentationsfähigkeit hat auch ihre Kehrseite. Und eine wichtige dieser Kehrseiten sind die Wahrnehmungstäuschungen. Das heißt, wir haben zwar den Vorteil, wir nehmen einen Komplex von lauter einzelnen Dingen wahr, und zwar als Ganzen, Das ist die berühmte Ganzheit, ja, dann wird der Aristoteles wieder angeführt. Das Ganze ist mehr als es so mit seiner Teil ist, richtig? Aber der Nachteil ist, dass wir das Einzelne nicht mehr sehen können. Es gibt ja die bekannten Täuschungen, also ich nehme mal ein Beispiel, Sie haben einen Kreis und der ist von anderen Kreisen umgeben. Und wenn die Umgebungskreise klein sind, je kleiner sie sind, umso größer wird dieser an sich konstant bleibende Kreis. Umgekehrt, wenn die Umgebungskreise größer werden, dann erscheint er kleiner. Und wir können, es gibt ja viele Beispiele, überzeugt wie diese Müller-Lyrische, ich brauche jetzt nicht zu vertiefen, wir sind einer diesen Wahrnehmungstäuschungen völlig ausgeliefert. Man kann zwar sich sehr konzentrieren, ja, jetzt muss ich guck mal nur auf den Kreis, und das ist eine Wahnsinnsarbeit, wir können das im Grunde nicht. Das heißt, die Wahrnehmung, also die reine Wahrnehmung, kann nur durch den Verstand, das ist jetzt, das war schon bei Menschen überwunden werden, wir gehen hin und messen einfach, ja. Wir müssen den Durchschnitt dieses Kreises, und dann können wir sagen, diese beiden Kreise sind gleich. Also das ist sozusagen der Vorteil des Repräsentierens oder der Vorteil der Gestaltbildung, richtig einen Überlebensvorteil darstellt, ja, hat seinen Preis. Der kostet natürlich, geht auf Kosten der Wahrnehmung des Einzelnen. Also insofern ist Repräsentation auch schon zu relativieren, insofern als die Repräsentation notwendigerweise mit Fehlern verbunden ist. Sie ist zwar ein Vorteil, aber im Ganzen auch ein Nachteil. Ja, gut. Bin ich soweit verstanden? So, wir sind wieder in der Zeit. Also generell mal, ich wollte vorschlagen, dass wir die beiden Teile getrennt machen wir nachher das Kästchen was reinmachen. Hm? Ob du dich nochmal in das Kästchen da was reinmachen möchtest? Oder später? Ja, habe ich vergessen. Relative Selbststeuerung, Prävention, ja, bei den höheren Tieren, da ist eine gewisse Versuchung, dass man sagt, handlungsfähig. Aber ich habe den Begriff Handlung, da bin ich, glaube ich, mit Holzkamp stillschweigend überein, für den Menschen reserviert. Ich würde sagen, Handlung, ich meine, in der Literatur ist es so, dann spricht man auch, der Konrad Lorenz, die sprechen auch von Instinkthandlung. Ja? Also auch auf der Ebene der niederen Tiere sagen sie es auch Handlung. Ja? Wenn zum Beispiel ein Urtierchen eine Säure meidet, ja, dann kehrt es um und schwimmt zurück. Das ist sozusagen eine Instinkthandlung, aber ich würde in der Sprache lieber ein bisschen sorgfältiger umgehen. Deswegen vermeide ich für Tiere das Wort Handlung. Zum Handlungsbegriff kommt man dann danach bei Menschen. Und deswegen nehme ich das etwas sperrige Wort Aktionsfähigkeit. Die Tiere sind also auf der individuellen Ebene schon aktionsfähig. Dass es sinnvoll ist, bei den Tieren, also bei den höheren Tieren, von Individuen zu sprechen, das liegt ja auf der Hand. Also jeder Tierliebhaber oder Hundebesitzer oder Katzenfreund kann natürlich seine Katze unterscheiden. Seine Hunde, die haben alle einen eigenen Charakter, eine ganz besondere Eigenart. Das ist bei höheren Tieren eben relativ ausgeprägt, sodass ich sinnvoll finde, von Individuen zu sprechen. Was ich bei Ameisen bezweifle, ob das sehr sinnvoll ist. Der Begriff Individuum ist jetzt hier mehr biologisch gemeint. Der tangiert jetzt nicht das Begriff der Individualität. Und das lasse ich jetzt hier mal ganz weg. Das würde uns schon interessieren, wenn wir jetzt zu Menschen kommen. Kommen wir ja gleich. Aber jetzt an das Problem der personalen Identität wollte ich nicht ansteigen an dieser Stelle. Ja, die Aktionsfähigkeit. Tja, jetzt könnten wir vielleicht kurz resümieren, was wir bisher auf der Stufe der Subjektivitätsleiter herausgearbeitet haben. Also nochmal, auf der Ebene der Materie gibt es nichts Subjekt-Objekt. auf der Stufe der Pflanzen haben wir ein ganz reduziertes Abhängigkeitsverhältnis. Ja? Die Pflanze kann sich nicht groß bewegen und hat nur direkten Kontakt. Bei den niederen Tieren ändert sich das Verhältnis ziemlich radikal schon, weil es Lokomotion hat und weil es vermittelte Wahrnehmung hat, vermittelten Kontakt. Das ist ein, kann man sagen, ein ganz großer Sprung, ja, in der Entwicklung von den Pflanzen zu den niederen Tieren. Von den niederen Tieren ist es nochmal ein ganz großer Sprung, nämlich über die Repräsentation, weil sie die Umwelt repräsentieren können, wenn auch mit Nachteilen, können sie aber sich viel freier bewegen. Sie können sich relativ selbst steuern. Tja, und jetzt beim Menschen. Ich würde sagen, wenn wir diesen Gedanken jetzt auf den Menschen übertragen, dann sind wir unmittelbar bei Marx. Marx hat gesagt, und bei der kritischen Psychologie. Marx hat ja gesagt, die Geschichte des Menschen, der Unterschied, also alles ist Geschichte, und der Unterschied zwischen der menschlichen Geschichte und der Naturgeschichte ist der, dass wir die menschliche Geschichte selber gemacht haben, während wir die Naturgeschichte nicht. Und wenn man das jetzt mehr aufs Psychologische wendet, dann sind wir bei dem, was die kritische Psychologie herausgestellt hat. Der Mensch zeichnet sich vor dem Tier und der übrigen Natur dadurch aus, dass er die Lebensbedingungen, die Bedingungen seiner Existenz selbst gestaltet. Oder zumindest, ja doch, selbst gestaltet, würde ich sagen, das ist der Unterschied. Und nochmal zur kritischen Psychologie. Die kritische Psychologie hat ab den 70er Jahren mit Holzkamps Schriften damit angefangen zu kritisieren, mit Recht zu kritisieren, dass der Mensch so behandelt wird wie ein Objekt eben, ja, der nicht als Subjekt behandelt wird. Und der Aspekt, dass der Mensch sein Leben selber gestalten kann, ist also aus der traditionellen Psychologie vollkommen herausgelassen worden. Das war die ursprüngliche Kritik, dass man gesagt hat, wir wollen den Menschen als Subjekt behandeln. Ich komme darauf im zweiten Teil nochmal zurück. Aber lassen wir das mal so stehen. Dann würde ich sagen, das Entscheidende im Umweltverhältnis des Menschen, Mensch als Organismus, ist, wie soll ich kurz sagen, Gestaltung der eigenen Lebenswelt. Oder man könnte auch schreiben, Gestaltung der Umwelt. Ich schreibe es mal so wie in der kritischen Psychologie, wirklich der eigenen Lebensbedingungen. So wie ich das jetzt hier hingeschrieben habe, das ist für meine Theorie ein sehr wichtiger Punkt. Ja, bitte? Könnten Sie nochmal erklären, warum zumindest höhere Tiere nicht auch diese Gestaltungsmöglichkeiten besitzen? Warum wenn die Tiere nicht gestalten? Sondern wenn sie in der freien Natur leben, gestalten sie eben Umwelt auch. Das sehe ich nicht. Nur per Instinkt. Hm? Per Instinkt, klar, die bauen Nester und alles. Ach so! Aber per Instinkt. Ja, das tun sie ja nicht selbst. Das ist ja in ihrem Genom vorgegeben. Also der Instinkt. Natürlich ist die Gestaltung, zum Beispiel Nestbau, ja, ist natürlich auch eine Umwelt, sagen wir mal, eine Veränderung. Umweltveränderung. Ja, aber das würde ich sagen, ist nicht eine, die von Organismus ausgeht. Wenn es den Singen macht, den, ja. Was wäre denn zum Beispiel mit Menschenaffen, die sich mit irgendeinem Hunde und Katzen domestizieren halten, diese Beobachtung gibt es? Wäre das nicht eine gestaltende Funktion? Ich würde sagen, wäre es auf jeden Fall, aber ich bezweifle, dass es gibt. Also das ist immer an mir vorbeigegangen, aber ich nehme mal ein Beispiel, das ich besser kenne, die sogenannte Werkzeugherstellung. Das ist für mich ein Begriffsverwirrung. Man sagt zwar, in einem technischen Sinne stellen Sie Werkzeuge her. Das Standardbeispiel, das wir jetzt auch in die Welt bekommen, diese Erkenntnis, ist die Termitenangel. Ja, die Affen nehmen, also Schimpansen hauptsächlich, nehmen so Stöckchen und halten die Termitenhaufen und dann krabbeln da die Termiten raus und dann legt sie sich ab. Nun ist es ja so, das hat die Levick-Brüder herausgefunden, diese Termitenangeln sind gar nicht so einfach. Das kann der Affe normalerweise auch gar nicht, sondern da muss der erfahrene Affe, die Mutter, ihm das zeigen. Denn da muss man diese präparieren. Man muss also die abbrechen, diese kleinen Ästchen, Zweigchen. Man muss halt eine Termitenangel herstellen. Und da, als man das gefunden hatte, haben die Anthropologen gesagt, oh, das Tier kann ja nicht nur Werkzeuge gebrauchen, sondern sogar herstellen. Ja? Und da hat man gesagt, der Mensch unterscheidet sich vom Tier dadurch, dass er Werkzeuge herstellt. Und als man gemerkt hatte, dass die Affen das Werkzeug auch herstellen, ja? Hat man das Kriterium wieder aufgeben müssen. Und ich finde aber, den entscheidenden Unterschied haben die Anthropologen also bis heute übersehen. Den entscheidenden Unterschied, und zwar einen Unterschied, den man wirklich mit dem Auge, mit bloßem Auge sehen kann, ist, dass die Affen ihre Werkzeuge, hat schon Wolfgang Köhler festgestellt bei seinen Affenuntersuchungen, gebrauchen ihre Werkzeuge nur ad hoc. Und wenn sie auch ihr Termitenstöckchen noch so sorgfältig vorher präpariert haben, wenn sie den Hunger gestillt haben, dann weg damit. Also aus dem Auge, aus dem Sinn. Aber vielleicht ekeln sie sich auch nur davor, so wie wir auch Wegwerfgeschirr haben. Vielleicht. Ja, vielleicht sieht es am Beispiel. Ja, könnte sein. Man müsste das testen und irgendwie mal sehen, wenn man ihnen scheinbar immer Neues gibt, das ist vielleicht dann doch wieder gebrauchen. Also, es haben schon viele, ich habe schon öfter überlegt, ob man dann ein Experiment machen könnte, das zeigen würde, dass Affen oder andere Tiere ihr Werkzeug dauerhaft benutzen, mehrmals benutzen. Und das ist nirgendwo der Fall. Es ist zwar so, dass Nestbau, ja, die benutzen ja immer wieder ihr Nest, aber das ist Instinkt. Das kann man nicht anführen. Soweit ich sehe, und ich achte immer drauf bei allem, was ich so lese, im biologischen Bereich, es gibt keine Beispiele, dass Tiere ihr Werkzeug wieder benutzen. Gibt es einfach nicht. Man kann das sozusagen simulieren. Ich kenne auch ein Experiment, ein sehr raffiniertes Experiment, wo sie das beweisen wollten. In Leipzig wurde das gemacht. Und der treffende Forscher, der hat groß in der Literatur angegeben, ja, wir haben unsere Affen, da haben einige das Werkzeug wieder benutzt. Und wenn man da genauer hinsieht, also es sind raffinierte Konditionierungen, ja, wenn man die Bedingungen so hergestellt hat, dass die Affen dann das Werkzeug, was früher mal funktioniert hat, dann wieder mitgenommen haben. Also kurz und gut, ich halte nichts davon. Also es ist kein Beweis und auch, ich glaube auch die betreffenden Forscher da an diesem Institut für Evolutionäre Anthropologie, die haben das auch nicht sehr weiter verfolgt. Also kurz und gut, die Affen benutzen ihr Werkzeug nicht wiederholt, sondern sie benutzen es nur, solange es in der Wahrnehmung ist, also solange das aktuelle Bedürfnis da ist. Und der Unterschied zum Menschen und der gravierende Unterschied und deswegen diese Verführung durch das Wort Werkzeug, Nutzung des Werkzeugs durch Menschen unterscheidet sich ganz grundlegend von dem durch und der Nutzung durch Tiere. Und zwar darin, dass der Mensch sein Werkzeug von vornherein benutzt, um es später anzuwenden. Also auch die Benutzung, ja? Nicht nur auch die Herstellung, sondern die Herstellung und Benutzung von Werkzeug für einen künftigen Zweck, um es weiter zu benutzen. Und das kann man eben, wie gesagt, sehr einfach beobachten, dass es bei den Tieren nicht der Fall ist. So, wo war ich jetzt? Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen. Wo soll ich weitermachen? Bei Marx. Bei Marx. Genau. dass er seine Lebens... Ah, ich weiß, ich hab's dann ganz genau, ich wollte nicht... Ach, da bin ich jetzt abgekommen. Ganz wichtig. Weil das sozusagen unter der Hand immer unbemerkt übersehen wird. Die Formulierung Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen ist, würde ich sagen, ideologisch, tendenziös. Sie vergisst nämlich oder verschweigt die unangenehme Tatsache, dass der Mensch seine Lebensbedingungen nicht nur gestaltet und fördert, sondern auch vernichten kann. Und zwar zum Teil auch absichtlich, also nicht nur die Folgen des Fortschritts, ja, die ungewollten Folgen des Fortschritts, sondern ganz absichtlich vernichten, zum Beispiel durch Kriege. Dann gestaltet der Mensch nicht nur die Lebensbedingungen seiner Feinde, sondern er vernichtet sie. Und das heißt, Gestaltung oder Vernichtung oder Umgestaltung oder Negativgestaltung, das muss dazu, oder Vernichtung der eigenen Lebensbedingungen. Das hängt zusammen mit einem Punkt, auf den ich jetzt auch kommen wollte. Es hängt zusammen mit Gut und Böse. Wir gehen vielleicht mal ein paar Jahrhunderte zurück. Im 17. Jahrhundert war der Tenor der Philosophen, dass man sagte, der Mensch ist der Feind des Menschen, ja, Homo Dominus. Das war der Hobbes im Wesentlichen. Und im 18. Jahrhundert kam die Gegenthese auf. Da ist Rousseau der berühmte Exponent. Er sagt, der Mensch ist von Natur aus gut, bloß die Zivilisation hat ihn schlecht gemacht. Zu diesen Philosophien sage ich, der Mensch von Natur aus, was ist der Mensch von Natur aus? Von der Natur aus ist ein Tier. Von Natur aus ist das Tier weder gut noch böse, denn die Kategorie von gut und böse, die ist sozusagen über dem Horizont des Tieres. Das Gehirn des Tieres ist nicht in der Lage, gut und böse zu unterscheiden. Es kann zwar unterscheiden zwischen konditionierbaren Folgen, ja, dass es eine schlechte Folge hat, wenn es irgendwas tut, was es tun soll, aber es kann nicht zwischen gut und böse unterscheiden. Folglich kann der Mensch von Natur aus, ist der Mensch von Natur aus weder gut noch böse, sondern das Charakteristische des Menschen ist, dass er die Unterscheidung von gut und böse sozusagen erfunden hat. Ja? Aber Tiere vernichten noch auch, also zum einen zum Fressen, aber auch sonst, also wenn man jetzt gerade immer an Wespen denkt, die haben quasi fast eigentlich gar kein anderes Lebensziel als andere Tiere, Insekten zu vernichten, sozusagen. Das ist sozusagen ihre Aufgabe. Ja, aber sie tun das nicht mit Absicht. Sie haben keine Absicht, sie wollen ja nichts vernichten. Ich würde sagen, das ist sogar wesentlich Instinkt. Das heißt aber auch, es gilt auch für höhere Tiere, natürlich. Aber die Frage, ob der Mensch das mit Absicht macht, würde ich jetzt auch nochmal so in Frage stellen. Also es sind ja ganz oft Verhältnisse, die einen dazu zwingen, irgendwie zu reagieren. So. Ja, aber wir können es mit Absicht machen. Dazu sind wir in der Lage. Wir sind eben nicht nur in der Lage, die eigenen Lebensbedingungen zu gestalten, sondern wir sind auch in der Lage, sie zu vernichten und auch das zu wollen. Also sozusagen sehenden Auges. Ich sage ja nicht, dass wir es machen oder machen müssen. Ich meine, wir tun es natürlich überall. Aber die Rede ist ja jetzt von den Möglichkeiten des Menschen. Und das finde ich wichtig, dass man das nicht sozusagen euphemistisch sieht, also alles auf den Menschen, als wäre der Mensch diejenige, die heute die Lebensbedingungen gut gestalten. Ist sozusagen, wenn man das ausspricht, dann steht er sozusagen in der unausgesprochenen Klammer zur guten Gestalt. Ist Suizid was rein menschliches? Ja, der Suizid ist ein hervorragendes Beispiel für etwas, was nur der Mensch kann. Es gibt zwar die bekannte Lemming, das ist die Erfindung von Walt Disney. Die kollektiven Selbstmord der Lemminge, das war mal so ein Film, Also das ist eine Erfindung von Walt Disney. Kein Tier, kein einziges Tier, niemand, in meinem Einfall, hat sich selbst mit Absicht das Leben genommen. Aber Tiere opfern sich. Bitte? Tiere opfern sich. Vielleicht können wir die Wortmeldungen. Ja, wenn der mit sie dazu treibt, natürlich, zum Beispiel, wenn der Mutterinstinkt der Katze ja, sie dazu treibt, sich an einen Angreifer manchmal, der sie dann selber tötet, dann von außen betrachtet hat sie sich geopfert. Aber sie hätte es eigentlich lieber gehabt, sie hätte ihre Jungen geschützt. Das, was sie eigentlich will. Also sie hat sich, ich würde sagen, sie hat sich nur im Effekt, natürlich, im Effekt hat sich geopfert, aber nicht willentlich. Das lag gar nicht in ihrer Absicht. Würden wir jetzt mal hier nicht gucken? Ich verstehe nicht, warum Gestaltung-Vernichtung sowas gänzlich anderes sein wird. Das ist für mich beinhaltet Gestaltung immer auch irgendwie vernichtet. Wenn ich entscheide, ich gestalte mein Haus mit einer roten Blume, entscheide ich mich dagegen, deine blaue Blume zu nehmen. Und wenn ich mich entscheide, ich verbringe das mit Person XY mein Leben, entscheide ich mich auch dagegen, das mit jemand anders zu tun. Also ich verstehe nicht, warum es was ganz anderes sein wird. Das ist doch eins. Gestaltung impliziert doch auch negative Entscheidungen. Finde ich auch. Vielleicht ist der Begriff der Gestaltung. Gestaltung und negative Gestaltung statt des Wortes negative Gestaltung, also statt etwas Fünftes, das Ergänzende, etwas wegnehmen, das Wort Vernichtung. Aber es ist für mich sowieso schon drin. Oh. Ich würde mal einen Vorschlag machen. Ja. Dass Gestaltung würde ich Ihnen zustimmen. Das war auch mein ja. Kritik. Ja. Oder, auch wenn du es drunter schreibst, Produktion oder Vernichtung, dann hast du es, glaube ich. Das ist eine gute Lösung. Das hatte ich doch auch. Hatte ich eigentlich, dann hatte ich mir völlig richtig. Produktion ist. Ist auch der Max Ausdruck, ne? Das der Max. Ja, Gestaltung. Ja, das stimmt. Also das ist übrigens der Stil der kritischen Psychologen in der Lehre, dass man möglichst zu zweit ist, damit man sich einhelfen kann. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ihr denkt, das ist komisch, dass ich da widerspreche oder so, sondern ja. Wir finden das immer ganz toll, wenn jemand dabei ist, der weiß, was der andere will und ja, da einhelfen kann. Richtig. Aber der Begriff Produktion, ich weiß auch, weshalb ich da nicht bald dabei geblieben bin, der Begriff Produktion, der bringt den Einwand hinter sich, dass der Mensch ja doch von der Natur abhängt. Ja? Wir können ja die Natur nicht sozusagen übersteigen. Wir sind ja immer noch abhängig. Wir letztlich produziert die Natur. Und wir nutzen ja nur die Natur. Also deswegen der Begriff, dann dachte ich, der Begriff Gestaltung, der sagt, also der nimmt diese scheinbare Schöpfertum. Gestaltung und darunter Produktion und Vernichtung. Wir können ja auch machen, Gestaltung der Produktion, Gestaltung der Vernichtung. Die Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen als Produktion oder Vernichtung. Das heißt, Gestaltung, würde ich auch sagen, neutral, ne? Als Überbegriff und darunter Produktion und Vernichtung. Oder Vernichtung. Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen und dann in Klammern. Ja, das geht doch gut. So. Also, ich weiß nicht, wenn jetzt Ihren Einwand damit auch einigermaßen liegt, weil natürlich im Begriff der Gestaltung ist die Vernichtung natürlich auch noch drin. Ja. Der Bildhauer, in dem Moment, wo er die Figur rausklopft, dann muss er die anderen Steine wegschmeißen. Also besteht die Gestaltung ja auch in der Vernichtung, ja, aus dem Abschlagen der nicht passenden Teile. Also, ja. Da wäre noch eine Mortenberg-Wortmeldung. Ja, wissen Sie, was wir sehen? Nicht gesehen. Nee, hat tatsächlich. Es ging darum, die Opfer, die Möglichkeit eines Tieres, sich zu opfern. Ach so. Ja. Also ich würde diese Möglichkeit, die besteht natürlich im Beispiel der Katze zum Beispiel, die sich also, egal, ob das, wer da kommt, ja, wer das ist, in dem Moment, wo die Jungen angegriffen sind, dann wirft sie sich gegen den Kopf. Das ist aber Instinkt. Das ist keine Handlung. Was wäre denn zum Beispiel mit den Erdmännchen? Mit wem? Mit den Erdmännchen. Die als eine Gruppe zusammenleben, die zwar einen großen Genpool bilden, aber nicht direkt ihre eigene Jungen schützen, sondern nur ihren gesamten Genpool dafür, dass sie sich selbst opfern, wenn man es in der Regel um vor dem Feind zu bauen. Wie jetzt ein Raubvogel oder so. Das heißt, in dem Sinne wird nicht der Genpool der Kinder geschützt, sondern der Genpool der gesamten Gruppe. Wäre das auch dann. Ja, das wird ja alles instinktiv geregelt. Das sind ja keine Überlegungen, die dem zugrunde liegen. Das sind ja keine Kalküle oder solche, auch keine gefühlsmäßigen Erwägungen. Weil die Tiere, die das tun, ja gar nicht die Alternative haben, was anderes zu tun. Ja, das ist überhaupt. Ja, doch, man könnte doch, dann müssten sie es beweisen und sie zeigen, dass es auch manche Erdmännchen gibt, die es nicht gibt. Also ich glaube, der Instinkt zeichnet sich ja dadurch aus, dass er total ist. Also entweder der funktioniert oder nicht. Ja? Also nee, das ist noch ein bisschen komplizierter. Weil wenn man sich beschäftigt mit der Entstehung der Instinkte, dann sieht man, dass das im Grunde zusammenhängt mit der ganzen Lebenspraxis dieser Tiere. Und meist, also zum Beispiel, ich kenne ein Beispiel von den berühmten Graugänsen von Konrad Lorenz. Die leben ja bekanntlich monogam, sagt man. Ja? Also die paaren sich und bleiben dann ein Leben lang zusammen. Aber wenn man da genau hinsieht, dann stimmt es eben nicht zu 100%. Sondern 70% ungefähr, ja, 75% tun das und der Rest tut es nicht. Und das erklärt man so, dass über die Entstehung der Instinkte, dass das ein Prozess ist, der über die ganze Art und die Zeit hinweggeht. Und dann hat man den Begriff genannt, evolutionär stabile Strategien. In diesem Fall wie mit den monogamen Gänsen, wäre, dass der diese Strategie eben optimal ist für die ganze Art, wenn 75% zusammenbleiben und 15%, sagt man, bewusst leben. Und das hat sich so angependelt. Das mathematische Modell im Grunde. Man sagt, die Instinkte kommen zustande durch Verhaltensstrategien der Population. Und das bedeutet, dass sie eben nicht sozusagen zu 100% funktionieren. Aber bei all dem ist nichts vorhanden von einer Art Entscheidungsfähigkeit. Überlegen ich jetzt also, sollten wir jetzt zusammenbleiben oder sollten wir nicht? Das passiert einfach so. Denn beim Menschen ist alles, was er tut, ein Prozess der Gestaltung. Das heißt, dass man immer noch vorher überlegt, ob man es tun kann oder nicht. Ob man es tun will oder nicht. Ja. Ich verstehe nicht ganz, was die Kriterien der Betrachtung Also die Frage, wenn wir jetzt angenommen außerirdisch auf die Erde kämen, würden vielleicht die Menschen auch verhaltensbiologisch beschreiben und würden ganz viele unserer Entscheidungen, die wir als bewusst erleben, als unbewusst beschreiben und wir würden sagen, sie haben Unrecht. Und so stelle ich mir vor, könnte das bei manchen hochintelligenten anderen Säugetieren auch der Fall sein. Und da würde ich mir wünschen, dass wir noch vielleicht ein bisschen besser ausarbeiten, was die Entscheidungskriterien dafür sind. Und jetzt bin ich im Moment versucht, diese Frage zu verschieben auf den zweiten Teil. Da kommt es nämlich auf diese Frage direkt zurück. An Sie ist jetzt eine Frage, die so ein ganzes Fass aufmacht. Ja, die Frage nämlich. Also es liegt letzten Endes, meine letzte Begründung wäre, dass der Mensch, das menschliche Gehirn, das einzige auf der Welt, in der Lage ist, sich und die Welt zu unterscheiden. Also eine Trennung zwischen mir und der Außenwelt. Und das wollte ich jetzt im zweiten Teil noch genauer ansprechen. Das Tier kennt den Dualismus von selbst und Welt nicht. Piaget nennt das, oder andere Autoren nennen das, das Tier lebt im Zustand des Adualismus. Und das nehme ich als Beispiel für die Ontogenese, für den Säugling, und wähle als Kriterium, dass der Säugling sozusagen zum Subjekt wird, das Kleinkind zum Subjekt wird, wann es den Dualismus, den Adualismus, dieses Einzelne nicht überwindet. Aber es gibt doch noch eine Farbe gegeben, zum Beispiel den Spiegeltest bestehen, das heißt, sich selber im Spiegel erkennen. Ja, das würde ich gerne im zweiten Teil ausführlicher behandeln. Ja, können wir das zurückstellen? Ich habe allgemeiner zu dem Status der Veranstaltung hier eine Frage. Also ich finde das total wichtig und ein dickes Brett, aber auch ein richtiges, also dass man wirklich bohren sollte. Also die Frage zu beantworten, inwiefern Menschen Subjekte sind und eine andere Stufe von Wahlmöglichkeiten haben als Tiere. Inwiefern sie ihr Leben und ihre Lebensgrundlagen selber gestalten können und inwiefern das Tiere nicht können. Und das gibt uns ja Aufschluss darüber, was wir für Möglichkeiten haben. Und deswegen finde ich diese Rekonstruktion total gut, also das zu versuchen. Nur bin ich ratlos, weil ich finde, dass das stattgefunden hat in den 70er Jahren. Also ich habe die Grundlegung erst Ende der 80er Jahre gelesen. Aber da waren für mich diese Fragen beantwortet, die du heute stellst und auch rudimentär beantwortest und auf eine sehr starke Weise. Und also ich habe jetzt die Frage, also okay, das kann sein, dass es veraltet ist. Ich habe mit der Grundlegung jetzt nicht so viel mehr gearbeitet. Aber also wie verhältst du dich dazu, dass es sozusagen diese Rekonstruktion eigentlich auch schon mal auf eine recht starke Weise gibt? Puh. Also die Rekonstruktion über die Evolution habe ich nie gehört. Die Rekonstruktion des Subjekts. Ja. Das wäre mir wirklich neu. Und du meinst, das hätte es aus den 70er Jahren... Also die Grundlegung der Psychologie handelt zu einem ganz großen Teil genau davon. Also sozusagen wie... also was Menschen ausmacht und das phylogenetisch hergeleitet und auf eine bestimmte Weise sicherlich. Aber ich fand das immer sehr spannend und finde auch, dass das eben einer der Stärken der kritischen Psychologie ist, diesen Durchlauf mal gemacht zu haben, irgendwie von der Entstehung bis zum vom Leben bis zum menschlichen Subjekt und dann auch eben weiter zu gucken, wenn wir das denn rekonstruiert haben, dass wir damit eben auch weiter umgehen. Und das ist eben für mich der ganze Reiz von der Grundlegung der Psychologie, dass es diese Rekonstruktion gibt, dass es ein paar, was das bedeutet im wirklichen Leben und auch im Durchgang durch Ontogenese. Und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen ratlos, dass du das sozusagen noch einmal probierst. Gerade die Grundlegung, da ist es, glaube ich, alles nicht drin. Weil Holzkamp hatte ja angefangen mit dem 10 Jahre vorher entschieden sinnlichen Erkenntnis. Da hat er sich ausführlich mit Evolution beschäftigt. Da ist auch die Rede von Tieren, zwar dieser höhere Wichtigkeit, muss nicht sein, aber da ist auch die Rede von Tieren, vom Organismischen, in der Grundlegung. Ja, ja. Da sagt er, dass er darauf aufbaut. Ja? Da hat er das nicht zurückgenommen, aber ich wüsste nicht, dass es da tatsächlich. Geht mit dem Einzeller los und geht über Lernfähigkeit und Tier-Mensch-Übergangsfeld und rekonstruieren, warum Menschen sozusagen auch evolutionär dann die Fähigkeit haben können, aufbauend auf dem, was vorher war, sich überhaupt in Gesellschaften zu reproduzieren. Und ja. Das muss ich ja gar nicht groß unterscheiden, ne? Die Frage ist. Eine Frage wäre, was ist das Neue gegenüber der Grundlegung? Ja. Fände ich auch interessant. Und ansonsten könnte man das auffassen als ein Seminar zur Einführung in die kritische Psychologie, also Ferienuni, was ja auch sein soll, ne? Und sagen, das ist also, muss ich gar nicht groß unterscheiden. Aber ich weiß nicht, ob es dir auf den Unterschied ankommt. Nee, ist mir fast lieber, wenn es sich nicht unterscheidet. Also, wenn ich sagen, ich würde gerne sagen, ich führe die Gedanken fort, ja? Und ich würde auch denken, unverschämterweise, dass das Buch, was ich gerade schreibe, im Grunde von Wolfgang geschrieben werden sein sollte oder sein könnte. Insofern sehe ich das durchaus als Kontinuität. Allerdings jetzt kommt ein Unterschied, da wollte ich eigentlich sowieso drauf kommen. Ich würde vielleicht den zweiten Teil so machen. Ja, auf diesen Unterschied zwischen der Holzkampfschen Konzeption und meiner. Holzkampf, da kommen wir vielleicht gleich nochmal, ich wollte hier noch was hinschreiben. Hier spreche ich nämlich von Handlungsfähigkeit. Im Unterschied zur Aktionsfähigkeit. Mache ich es mal ganz kurz noch, bevor wir vielleicht noch Pause machen. Ja? Bei Holzkamp haben wir die Handlungsfähigkeit, also in der Grundlegung, eingeführt als doppelte Möglichkeit. Das heißt, ich kann einerseits handlungsfähig sein, ich kann aber auch, das ist hier sozusagen die Benutzung der Handlungsfähigkeit, aber ich kann auch die Bedingungen für die Handlungsfähigkeit selbst nochmal reflektieren und angreifen. Ich kann also doppelt handeln, das heißt, einerseits kann ich handeln und andererseits kann ich die Bedingungen des Handelns beeinflussen. Und das wäre in meiner Konzeption in einem drin. Also ich würde, also wenn ich das jetzt unbedingt wollte, würde ich sagen, was Holzkamp mit der einen Möglichkeit nimmt, dem einfachen Handeln, das ist bei mir die Ebene der Aktionsfähigkeit und spezifisch menschlich ist, dass man das nochmal reflektiert und verändern kann. Also deswegen würde ich sagen, diese doppelte Handlungsfähigkeit wäre in meiner Sichtweise an sich ein Sprung über die Ebene. Dass man sagt, als bloß Handelnde, ja, bloß Handlungsfähige, sind wir auf dem Niveau höherer Tiere. Auf dem Niveau des Menschen sind wir erst dann, wenn wir auch die Bedingungen der Handlungsfähigkeit zum Gegenstand machen. Das wäre sozusagen ein Kompromiss. Aber ich sehe jetzt gerade, wir sind ziemlich weit schon in der Zeit. Das ist noch eine halbe Stunde, also wenn du jetzt Pause machst. Wir hätten jetzt noch eine halbe Stunde. Ui. Wir können ja auch überziehen, ne? Ist jetzt niemand in dem Raum hier nach uns direkt. Wenn das Interesse besteht, dann können wir auch natürlich überziehen. Mir musst du sagen, du bist erst nachher dran. Ich bin dann halt schon. Aber nicht in dem Raum. Der Raum bleibt für nur ich nicht. Ach so. Ja, jetzt sagt ihr mal, also ich brauche jetzt noch, also der erste Teil wäre sozusagen im Grunde damit beendet, die phylogenetische Rekonstruktion des Subjektbegriffs. Und ich wollte im zweiten Teil über die ontogenetische Realisierung sprechen, das aber nicht so lange dauert. Sollen wir jetzt einfach weitermachen? Oder Pause? Nee, einfach weiter, ja? Gut, dann gönne ich mir jetzt mal ganz kurze Pause, meine Manuskripte zu ordnen. Ja, doppelte Wünsche, immer schon hier. Also eine kleine Schnaufpause, ja? Sagen wir 5 Minuten. Ich hatte jetzt eine Möglichkeit schon, ein bisschen überblüht. Aber ich habe sie überstanden. Haben sich einige Gerge unter Moos ist heute ausgefallen. Ich habe keine Mehrheit und es wäre nicht genau das, was ich interessiert würde, weil ich auch nicht genau was machen will. Ja, das ist gerade auch mit dem Methodenteil bald. Da ist auch ein Methodenteil drin. Der Junge und dem Fötus kann seine eigenen Lebensbedingungen ja nicht gestalten. Also wäre das zunächst mal gar nicht der Fall. Es muss also ein Entwicklungsprozess zur Subjektivität noch einmal, jetzt abgesehen vom phänogenetischen, noch einmal in der Ontogenese abläuft. Und ich wollte in 2 Schritten dieses Thema erörtern. Nämlich erstens in der Frage, ob die phylogenetischen Stufen auf die Ontogenese übertragbar sind und in welchem Maß. Das ist das eine. Und im zweiten Teil würde ich versuchen, einige Kriterien zu nennen, ab wann ein Kind sozusagen ontogenetisch ein Subjekt ist, als Subjekt angesprochen werden kann. Zunächst einmal bei dieser Diskussion muss ich ein Warnzeichen erstmal geben, weil es sehr häufig übersehen wird. Es geht jetzt bei diesen Überlegungen, wie auch den vorigen schon, nicht um irgendwelche ethischen Fragen. Ja? Es geht nicht darum, wie man mit Menschen, mit Kindern, mit Behinderten oder Wegen umgehen soll, sondern es geht ausschließlich darum, Fakten zu beschreiben, also Entwicklungsfakten einfach zu beschreiben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, das will ich nicht tun, der Säugling, der menschliche Säugling, ist sind mehrere kleine Säugetiere. Da werden manche aufschreien und sagen, das wollen wir aber nicht hören. Aber es geht nicht darum, wie man zu den Säuglingen stehen soll, ja? Ob man in manchen Gesellschaften manche vernichten soll, wenn es Mädchen ist. Ja? So, es geht überhaupt nicht darum, was wir damit machen sollen, sondern es geht einfach um die Beschreibung der tatsächlichen Verhältnisse. Und wenn ich sage, ich werde es gleich sagen, ein Säugling, der mag noch so niedlich und süß sein, er ist für mich ein kleines Säugetier. Sehr niedlich vielleicht, ja, aber er ist ein Säugetier. Und die Qualität, dass er ein Mensch werden wird, das kann man natürlich sagen, der wird aber mal ein Subjekt werden, aber zunächst mal ist er das eben nicht, sondern er ist auf der Stufe des Säugetiers. Das heißt, da bin ich jetzt schon mitten in der Sache, der Säugling, der zunächst mal stellt sich die Frage, ist oder inwieweit oder wie lange ist ein neugeborener Mensch ein niederes Tier? Nach diesen Kriterien des niederen Tieres ist es, glaube ich, ziemlich klar, dass der Embryo ein niederes Tier ist. Also auf der Ebene des niederen Tieres ist, weil die Organe noch überhaupt nicht ausgebildet sind, ja, Embryo ersten Monate oder so, der kann dann noch nicht mal, ist noch nicht mal auf der Stufe des höheren Tiers, ja? Könnte man nicht auch ein bisschen provokant behaupten, vielleicht ist ja der Säugling auch noch ein Pflanzen, weil der ja auch noch ausgebildet ist und sich nicht. Genau. Ja, im Grunde muss man überlegen, hat er das Ort gefunden und hat direkt gefunden? Das ist eine gute Idee, ja. Man könnte sagen, vielleicht ist er sogar im Grunde, also die Biologen werden wahrscheinlich protestieren, ja. Die werden sagen, da gibt es diverse Kriterien, das sind ja nicht nur die Fragen, auch die, welche Stoffe jetzt in der Nahrung verarbeitet werden, also welche assimiliert werden, da gibt es wahrscheinlich schon sehr starke Unterschiede zu den Pflanzen. Also kann ich aber nicht, will ich ja auch nicht als Biologe äußern, davon verstehe ich ja nichts, sondern ich will mich äußern und als Psychologe dazu äußern. Und da könnte man unter dem vielleicht erstmal, der Embryo ist eine Pflanze, aber der Fötus, da werden ja schon die Sinnesorgane ausgebildet. Und die Sinnesorgane sind ja eine vermittelte, also Tiere sind ja nie das. Da kann man sagen, der Embryo wenn hier, ist auf dem Niveau der Pflanze, dass der Fötus. Nochmal, der. Ich denke andersrum. Der ist der Embryo. Nee, der Embryo ist das der Anfang. Und der Anfang, zuerst kommt der Embryo. Und dem können wir sagen, ist eine Pflanze. Der Fötus, da werden ja schon die Sinnesorgane ausgebildet. Wir werden nicht das Tier, ja. Was wolltest du sagen? Ich wollte vorschlagen, dass es nicht der Embryo, sondern die Psyche des Embryos. Ich wollte zu sagen, der Embryo ist auf dem Niveau einer Pflanze, ist ein derartig wenn man ein solcher Quatsch auskommt. Ja. Ich wollte schon sagen, ab sofort ändern sich vegane Speisepläne. Ja, aber Tofu nicht auch mal Bewusstsein kriegen. Ja. Im gesellschaftlichen Umgang. Aber bei der Psyche hast du das genau. Ja, das ist natürlich richtig. Also, obwohl ich sage, der Embryo. Aber das ist eben. Ja, der eine Psyche. Oh Gott, das kommen wir in die Abgründe. Also Psyche würde ich ansetzen so was mit den Tieren. Jedenfalls nicht der Embryo, also, sondern das, was er seine Möglichkeiten sind auf dem Niveau einer Pflanze oder sowas. Seine geistigen Möglichkeiten, seine sein Verhältnis zur Umwelt. Ich würde schon sagen, die Psyche. Denn ich würde als Begriff der Psyche in der Tat nicht bei den Pflanzen anfangen, sondern bei den Tieren. War bei den niederen Tieren, die haben eine Psyche. Also hier beginnt überhaupt, also hier gibt es noch keine Psyche, sondern was ab hier, ab den niederen Tieren. das ist natürlich auch eine strittige Frage, das ist ein bisschen Weltanschauung. Ja? Manche Leute begeistern sich dafür, dass die Pflanzen, es gibt sogar eine Pflanzenneurobiologie, also das ist wirklich dann Geschmackssache, wenn man sagt, wo man die Psyche jetzt ansetzt. Also ich würde sagen, die Psychologie setzt in der Regel im Mainstream oder auch den anderen Varianten, setzt die Psyche bei den Tieren. Und inwiefern unterscheidet sich dann die Psyche vom Bewusstsein? Das Bewusstsein tritt erst bei den Möhrentieren auf. Was ist dann der Unterschied? Nein, das Bewusstsein gehört zur Psyche, seine hohe Entwicklung der Psyche. Also die Psyche macht doch auch eine Entwicklung durch. Und zwar von den niederen Tieren. Dass die Psyche der niederen Tiere besteht darin, im Unterschied zur Pflanze, dass sich die niederen Tiere fortbewegen und dass sie eine vermittelte Kontakt haben. Und das ist die Psyche der niederen Tiere. Und das Bewusstsein kommt erst bei den höheren Tieren. Das ist ja eine Auffassung, ich weiß nicht, wie weit die von den Kollegen geteilt wird. Also ich würde es nicht sehen. Also gut, ich will hier jetzt ein bisschen ranhalten, das bin ich so. Vielleicht können wir jetzt so grundlegende Fragen irgendwie so Psyche, Bewusstsein und irgendwie ablegen und dann diesen zweiten Teil hinkriegen. Ja, naja, doch, schon wichtig, dass wir es zumindest mal ansprechen. Ne? Also, wo sind wir jetzt eigentlich? Ja, gesagt, beim Säugling, ich wollte nur sagen, dass der Säugling ein niederes Tier ist, ist bestimmt nur einige Tage. Weiß nicht, wie lange man das sagen kann. Es hat mal die Diskussion gegeben, ob man wollen Säuglinge, ob die was empfinden. Ja, die schreien die, aber das könnte ja rein reflektorisch sein. Und da hat man früher, also je nachdem, wie weit man da zurückgeht, das weiß ich nicht, da fehlen mir die Informationen, aber das muss ich nachholen. Früher jedenfalls hat man mal Säuglinge ohne Betäubung operiert, weil man dachte, sie können sowieso noch nichts empfinden. Ich würde das aus Vorsichtsgründen sozusagen, um nichts falsch zu machen, auf jeden Fall nicht tun. Ja, ich würde nicht ein unbetäubtes Kind operieren. Aber wenn man die Auffassung hat, das Bewusstsein oder die Empfindungsfähigkeit kommt erst später, dann kann man natürlich auch einen Säugling bei lebendigem Leib operieren. Die Beschneidung ist ja. Ja, zum Beispiel. Also das sind solche Fragen. Aber wie dem auch sei, die Phase, in der der Säugling, also als geborenes Kind, noch ein niederes Tier ist, ist ganz bestimmt sehr kurz. Also die Anzeichen, dass ein Säugling bereits ein höheres Tier, also auf dem Niveau eines höheren Tieres ist, die sind sehr früh. Und ich würde das ansetzen bei einem Blickkontakt. Also üblicherweise sagt man, der Blickkontakt, also ein Säugling nimmt etwa mit dem zweiten Monat Blickkontakt auf. Und diese, der Blickkontakt ist schon etwas, was auf Bewusstseinsfähigkeit hindeutet. Aber das ist jetzt auch ein bisschen Auffassungssache. Jedenfalls ist also das höhere Tier, also ist der junge Mensch sehr bald ein höheres Tier. Sagen wir, was weiß ich, nach ein paar Tagen. Dann setzt das ein, was Piaget bezeichnet als die sensomotorische Phase. Da passiert ja sehr, sehr viel schon. Man muss, wenn man das genauer sehen will, müsste man auch die Entwicklung des Gehirns genauer betrachten. Das sind alles Fragen, die jetzt ein bisschen über meinen Horizont gehen. Das höhere Tier, also der, da würde ich Ihnen sagen, der Säugling ist zunächst mal ein Säugetier. Auch wenn manche Leute dann aufschreien. Nehmen wir mal die verschiedenen Ereignisse der Entwicklung durchgehen, dann kommt etwa ab dem 7. und 9. Monat kommt ein Phänomen zutage, das Autoren wie Tomasello zum Beispiel als spezifisch menschlich ansehen, das ist die gemeinsame Aufmerksamkeit. Also dass ein Säugling, dass man ein Säugling, ein Kind darauf aufmerksam macht, guck mal da, ach da ist das und das. Und das gemeinsame Aufmerksamkeit, angeblich gibt es das bei Tieren, das ist umstritten, ob es das bei Tieren gibt, also höhere Tiere natürlich, das weiß ich nicht, da will ich mich nicht verbürgen. Ich würde jedenfalls sagen, auch wenn es so wäre, dass das nur bei Menschenkindern vorkommt, würde ich das aber noch nicht zum spezifisch menschlichen dazuzählen. Das ist vielleicht Auffassungssache. Ein wichtiges, da haben wir vorher schon mal davon angefangen, ein wichtiges Moment ist das Erkennen im Spiegel. Viele Theorien, soweit ich weiß, ist sogar der Herr Lacan auf dieser Seite, die sehen darin etwas spezifisch Menschliches, das ist nur definitiv falsch. Das stimmt einfach nicht. Affen können sich, nicht alle Affen, ja, aber kluge Affen, gibt auch nicht alle Sorten, aber bestimmte kluge Affen können sich im Spiegel erkennen. Das ist ganz klar bewiesen. Da gibt es auch den Rouge-Test, ja, mit dem Punkt im Spiegel. Delfine können es. Verschiedene Vögel, Raben, Elstern und noch irgendwelche, die können sich im Spiegelbild erkennen. Also ist das Spiegelerkennen kein Zeichen für kein spezifisch menschliches Phänomen. Ob jetzt mit dem Selbsterkennen im Spiegel so etwas wie Ich-Bewusstsein verbunden ist, das wäre eine weitere Folge, die ich nicht mitmachen würde, nicht, weil ich finde, dass das Ich-Sagen-Können oder das Ich-Denken-Können schon viel, viel mehr ist als das Erkennen im Spiegel. Denn das Erkennen des eigentlichen Spiegelbilds ist ja im Grunde nichts anderes als die Fähigkeit, sinnliche Wahrnehmungen zu koordinieren, nämlich die sinnliche Wahrnehmung, also die visuelle Wahrnehmung zu koordinieren mit der propriozeptiven Wahrnehmung der eigenen Bewegung. Und das ist reine relativ hohe Entwicklung der Sinnestätigkeit, hat aber mit der Frage des Ich-Bewusstseins meines Erachtens zunächst mal noch gar nichts zu tun. Dann gibt es noch zwei Phänomene, die zwischen dem 12. und 14. Monat auftreten und die wahrscheinlich nur bei Menschen vorkommen. Das ist, dass man informative Zeigegesten versteht, dass also ein Säugling dem nachgeht, wenn man es zeigt, guck mal da. Und das kann man nach Tomasello jedenfalls nicht bei Affen erreichen. Aber ich bin auch nicht so ganz sicher. Informativen Zeigegesten und das Symbolspiel bei Piaget, das ist zum Beispiel, wenn ein Säugling so tut, als ob er schläft. Ja? Der schläft gar nicht, sondern, weißt du natürlich auch, es ist symbolisch. Er tut so, als ob er schläft. Das würde ich auch sagen, würde ich trotzdem, obwohl es bei Tieren, glaube ich, nicht vorkommt, würde ich trotzdem nicht unbedingt der Stufe des Subjekts zuordnen. Aber das ist jetzt ein Sonderproblem, das möchte ich nicht vertiefen. Die Frage ist jetzt, das wäre der zweite Teil meiner Überlegung, Ab wann kann man sagen, das Menschenkind hat die Stufe der Subjektivität erreicht? Wenn es den Adualismus überwunden hat. Genau, das wollte ich, ja. So, ich hatte ja schon mal vorher zwischendurch vom Adualismus gesprochen. Also die Besonderheit des Menschen, aus der sich auch die ganze menschliche Psyche herleitet, ist, dass er Ich und Außenwelt, also das Selbst und die Außenwelt unterscheidet. Und die Frage ist, wann ist dieser Punkt erreicht, wo man sagen kann, das Kind hat den Adualismus, also diese tierische Einheit der Welt sozusagen, die noch nicht zwischen Subjekt und Objekt gespalten ist, wann hat es den Adualismus überwunden? Und dafür schlage ich vor, vier Kriterien zu nehmen. Das ist natürlich also unter mehreren Kriterien ist immer die Frage, was ist jetzt das Wichtigste, weil die auch alle zusammenhängen. Ja? Aber ich nenne einfach mal diese vier Kriterien. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ja, das hängt doch eng zusammen, ist okay, nennen Sie trotzdem mal vier. Vielleicht sind es auch nur drei oder zwei. Also ich schlage mal vor, vier Kriterien. Ich nenne sie erstmal kurz. Das erste ist Theory of Mind. Das erkläre ich gleich etwas näher. Das zweite ist das Zeitbewusstsein. Tiere, nochmal zurück zur Phylogenese, leben im Hier und Jetzt. Kennen keine Zukunft, kennen keine Vergangenheit. Ich weiß, da gibt es jetzt gewisse Einwände. Es gibt auch bei Tieren ein Gedächtnis. Aber das würde ich jetzt mal weglassen. Ja? Also, die Tiere, bei Tieren wirkt zwar die Vergangenheit weiter nach, aber das ist im Sinne der Konditionierung, das sind also andere Phänomene. Also Tiere, also erst der Mensch, nur der Mensch hat Zeit von sich aus. Das ist der phänomenologische Zeitbegriff, nicht der physikalische. Also wir haben Zeit, ein Zeitbegriff. Das dritte ist sehr eng zusammenhängend mit der Theory of Mind, das ist die Fähigkeit, Sein und Schein zu unterscheiden, also zu verstehen, dass etwas nicht so aussieht, wie es sonst aussieht, oder was es eigentlich ist, also zu verstehen, dass eine Täuschung, zum Beispiel optische Täuschung oder sowas, kann ein Tier nicht verstehen. Ein Tier wird niemals verstehen, dass irgendwas eine optische Täuschung ist, sondern es kann zum Beispiel lernen, dass es danach nicht schnappen soll, weil es sowieso nichts bringt, aber es kann nicht den Begriff der Täuschung verstehen. In dem Moment also, wo ein Kind versteht, was Täuschung ist, ist es auf der Stufe des Subjektiven. Und das vierte Kriterium wäre eine ähnliche Geschichte, nämlich das Lügen können. Die Unwahrheitssache. Vielleicht kann man noch andere Kriterien finden. Ich lasse es mal jetzt dabei. Ich will jetzt nur kurz erläutern, diese vier Punkte. Dann komme ich auch zum Ende. Das schließe ich schon halt. Muss ich jetzt sehr schnell machen. Theory of Mind. Oder ist das bekannt? Ist das jetzt vielleicht nicht bekannt? Oder doch? Wer möchte, dass ich das noch erkläre? Versuche ich es mal ganz kurz zu machen. Theory of Mind, das heißt, verstehen den Unterschied von Gedanken und Wirklichkeit. Also verstehen zum Beispiel, dass das, was der Vater sagt, nicht unbedingt die Wahrheit sein muss. Es kann auch sein, dass der Vater sich irrt. Ja, verstehen können, zum Beispiel den Irrtum verstehen können. Ja. Den Irrtum verstehen können, ist ein Zeichen für Theorie-Fight. Dafür gibt es bestimmte Experimente, das lasse ich jetzt aber weg. Das kann man also relativ gut prüfen. Es gibt übrigens auch sehr eindrucksvolle Experimente bei Tieren, die zeigen, dass Affen, und das hat man experimentiert gemacht, keine Theorie meint, das ist das Kriterium, was die Affen definitiv nicht können, nämlich eine Theory of Mind, also zu verstehen, dass ein Mensch, der irgendetwas macht, etwas nicht wissen kann. Ja. Also kurz, also das nochmal, das ist ein klarer Unterschied zwischen Tier und Mensch, diese Theory of Mind. So, dann habe ich gesagt, also das Zeitverständnis, das ist schon klar, also jetzt Gegenwart, also Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Dass man das versteht, dazu sind auch schöne Experimente gemacht worden, zum Beispiel von Frau Bischof Köhler. Man kann das zum Beispiel testen, indem man Kindern die Aufgabe gibt, es zu warten. Ja? Also es kriegt ein Geschenk verpackt und muss eine Zeit lang warten, bis es öffnen darf. Und das heißt, die Kinder sollen dazu gebracht werden, auf ein Geschenk zu warten, aber nicht zu öffnen. Sie müssen also zwei Motivationen im Auge behalten, gleichzeitig im Auge behalten. Nämlich eins, das heißt den Wunsch, das Paket zu öffnen und andererseits sich mit irgendwas anderem zu beschäftigen. Also wenn sie dazu in der Lage sind, sich zu beschäftigen, sich dann zu erinnern, dass sie ja eigentlich das Paket aufmachen wollen, das wäre ein positives Beispiel für Zeitverständnis. Das dritte soll sein, unterscheiden von Sein und Schein. Also macht man zum Beispiel solche Experimente, dass man was ich jetzt erinnere zum Kopf, man hat einen Schwamm angemalt wie einen Stein oder umgekehrt, ein Stein wie ein Schwamm. Also jedenfalls ein Stein, der so aussieht, sieht wie ein Schwamm. Oder ein Schwamm, der so aussieht wie ein Stein, ist egal. Dass die Kinder verstehen, das sieht zwar aus wie ein Schwamm, ist aber ein Stein. Und das lässt sich leicht feststellen. Ich ein paar Fragen, da kann man feststellen, dass die Kinder anfangs das gar nicht unterscheiden können und irgendwann richtig verstehen, ja, das ist doch ein Stein, aber der sieht aus wie ein Schwamm. Und das vierte ist, wie gesagt, das Lügen. Das sage ich nur, es gibt eine umfangreiche Forschung darüber, wann Kinder in der Lage sind, wirklich zu lügen. Das kann man genau definieren. Eine Lüge liegt vor, wenn das Kind weiß, dass es falsch ist, was es sagt, und wenn es außerdem die Absicht hat, dass der andere glauben soll, das wäre richtig. Also, wenn man die Lüge so definiert, dann gibt es zwar so Vorstufen, ja, dass ein Kind etwas tut als ob, zum Beispiel sich schlafen spielen, wäre keine Lüge. Aber kurz und gut, Lügen können Kinder, sagt man, ab allgemein erst ab 5 Jahren. Sagen wir mal ab 4, damit es besser ins Bild passt, sagen wir mal ab 4 Jahren. 4 Jahre wäre nämlich auch der Punkt, wo sie die Theory of Mind beherrschen, wo sie Anschein und Sein unterscheiden können. Und ein Zeitverständnis. Also kurz und gut, mit 4 Jahren plus minus Schwankungsbreite sind Kinder in der Regel Subjekte im anthropologischen Sinne, so wie ich das jetzt versucht habe zu entwickeln. Man könnte sagen, das ist ja alles Theorie. Ich finde, das ist sehr praktisch. Ja, bitte. Ja, also ich frage mal, wir haben jetzt auch schon mal gesagt, okay, jetzt sind wir die Subjektverständnis, dass wir wissen, dass ab 4 Jahren ein Kind, also was es da für Unterscheidungen zwischen Tier und Mensch gibt. Aber was mir jetzt noch nicht so klar ist, wo jetzt das Subjekt an sich liegt, also wie das mit welchen Begriffe jetzt sozusagen rausgehen, das zum einen, und um die Frage nochmal ein bisschen klarer zu machen, ist es nämlich bei mir schon, wenn ich dann auch über den Menschen als Subjekt zum Beispiel nachdenke, dass Sie hatten da gesagt, von den Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen gesprochen, das ist ja erstmal so ein sehr emanzipatorischer oder Empowerment-Begriff, wo mir dann ein bisschen als erstes auch so keine sehr gut ist, ich fühle aber keine komplett freie Gestaltung der persönlichen Lebensbedingungen. Also es gibt ja Determinationsfaktoren einerseits in der sozialen Welt, das finde ich irgendwie nochmal interessant, das in dieses Konzept dann der Subjektbildung irgendwie mit reinzubringen. Und Sie hatten gesagt, Sie gehen auf das individuelle, irgendwie die individuelle Identität, wollten Sie eigentlich nicht nochmal eingehen, aber irgendwie gehört das zu jetzt, wenn wir von Psychologie sprechen und nicht einen allgemeinen Begriff von Subjekt haben, indem wir sagen, okay, ich bin das Subjekt und alles andere um mich herum ist das Objekt. Fehlt da schon mir nochmal auch so ein bisschen die persönliche oder individuelle Identitätsbildung? Ja. Also das finde ich auch, wenn ich sage, da ist jetzt mit 4 Jahren der Punkt erreicht, wo sozusagen das Kind mit den Erwachsenen auf Augenhöhe spricht, wo ich sozusagen ein Kind ernst nehmen kann. Auch in dem Punkt, wo es zum Beispiel, das wäre mir wichtig, gut und böse unterscheiden kann. Das hängt mit diesen genannten Faktoren zusammen. In dem Moment kann das Kind gut und böse unterscheiden. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Aber, worauf Sie jetzt anspielen, haben Sie völlig recht, das ist ja noch nicht das Erwachsensein. Zum Erwachsensein gehört ja noch viel mehr. Der gehört da eine bestimmte körperliche Entwicklung. Dann gehört insbesondere ein Verständnis der Gesellschaft, wie es läuft. Das heißt, mit vielen Jahren ist ein Kind wirklich nur in diesem eingeschränkten Sinne Subjekt, aber noch lange nicht in dem Sinne Subjekt wie in der Psychologie. Also nicht, dass es sozusagen handlungsfähig ist, in dem Sinne, dass es auch die Bedingungen seines Handelns beeinflussen kann. Das ist mit 4 Jahren natürlich noch weit entfernt. Also zum Subjekt in dem vollen Sinne gehört natürlich das Erwachsensein und also, oder zumindest solche Sachen wie, man hat ja nicht umsonst den Begriff der Volljährigkeit. Ja? Volljährig ist gut, das ist auch variabel und das ist auch bestimmt variabel in verschiedenen Gesellschaften. Ja, man kann zum Beispiel annehmen, dass also in den nicht zivilisierten Stammesgesellschaften, da ist das Erwachsensein viel früher. Ja? Da können die Kinder also noch keine Arbeitszeit ausbauen. Industrielle Arbeitsteile gibt, da sind natürlich die Kinder schon dieses 10 oder 11 quasi mit den Erwachsenen gleichgestellt. Oder man stellt es gleich mit der Theorie von der Künftigkeit und sowas. Noch eine andere Frage, weil in der kritischen Psychologie ist es dann so, dass man auch davon ausgeht, Subjekt bedeutet, dass ich meine Bedingungen auch verändern kann. Ich finde, das ist wirklich ein sehr guter Gedanke und daher bin ich eigentlich auch hier auf dieser Freiironie. Aber in der Realität sieht es ja nun anders aus. Also zum einen erstmal sozialbedingt, aber jetzt mal mehr vom Individuum oder von den Menschen ausgeht, handle ich ja nicht immer so, dass ich jetzt, also man macht ja auch Dinge, wo man im Nachhinein sagt, Mensch, das war total bescheuert gewesen. Oder das hat meine Bedingungen jetzt nicht unbedingt verbessert. Beziehungsweise manchmal ist man handlungsunfähig, vor allem wenn wir in der klinischen Psychotherapie uns ja befinden, da haben wir, ja, ich weiß nicht, ob man das in der kritischen Psychologie sagt, aber Störungsbilder oder Krankheitsbilder, wo eine Veränderung der Bedingungen zu einem besseren Leben in Anführungszeichen sozusagen so einfach nicht mehr möglich sind. Und ob da die kritische Psychologie sich eben auch danach fragt, welche Determinationsmechanismen oder welche Determinationsfaktoren gibt es denn intrapsychisch? Also ich glaube, das ist jetzt ein Gebiet, auf dem ich nichts zu sagen habe. Weil das ist jetzt sozusagen mehr im Sinne wirklich der kritischen Psychologie. Also das heißt nicht, dass ich damit nicht über Menschen lerne. Aber für mich sind das eigentlich Sachen, die hängen sehr stark mit der Kapitalismuskritik. Also mit, sagen wir so, mit speziellen gesellschaftlichen Bedingungen. Und ich wollte sozusagen nur auf der anthropologischen Ebene bleiben, über das sprechen, was den Menschen allgemein zukommt. Wenn die kritische Psychologie in ihrer Entstehung ja sich sehr bald an der konkreten Missstände der Gesellschaft orientiert. Und das sind für mich historische Phänomene. Und ich frage mich zum Beispiel immer, ob das, was ich jetzt sage über den Menschen, ob das auch in der Urgesellschaft gelten wird. Urgesellschaft ist natürlich ein hypothetischer Begriff, aber die muss es ja mal gegeben haben. Der Mensch ist wahrscheinlich nur einmal entstanden in Ostafrika und dann hat es mal wirklich einen kleinen Umkreis von Menschen gegeben. Und da muss es also auch so etwas wie eine Urgesellschaft gegeben haben. Und ja, über die wissen wir wenig. Und wenn ich mir jetzt rein gedanklich sage, kann ich mir das vorstellen, dass es das in der Urgesellschaft auch gibt, zum Beispiel Unterdrückung oder Patriarchat oder sowas. Das weiß ich halt nicht. Und erklärt noch, Entschuldigung, wenn ich hier jetzt irgendwie noch aufhörte, aber erklärt die kritische Psychologie das rein ökonomisch, die Lebensbedingungen und sozusagen unterdrückende oder diskriminierende Voraussetzungen, die dann ein zerstörtes Subjekt meinetwegen herausbringen? Oder gibt es da auch einen, jetzt, ich beschäftige mich manchmal mit Psychoanalyse, da ist ja noch ein persönlicher Konflikt. Und das war eigentlich auch mal so eine Frage an die kritische Psychologie, wie sie sich zu den persönlichen Konflikten stellt, die jetzt die Psychoanalyse irgendwie haben. Also da bin ich wirklich nicht der richtige Antwort, weil ich denke, ich stimme zwar mit vielen der kritischen Psychologie ein, aber in diesem Punkt nicht unbedingt. Also dieses auch mit der doppelten Möglichkeit, das würde ich ja ganz anders sehen. Also das müssten Sie jetzt aber die Kompetenten fragen. Auf jeden Fall gibt es da keine ökonomistische Weltsicht. So, also, glaube ich auch, ja. Also das ist sozusagen historisch-materialistisch zwar angelegt, ja, und, aber das handelt ja gerade davon, sozusagen, wie fügen sich Subjekte in Gesellschaft ein, wie können sich rein, aber das ist immer, ja. Vielleicht doch mal hier ist die Grundlegung, ja, genau, da steht, das ist eine gute Anregung. Okay, Sie haben gesagt, ja, zum Maximalismus gekommen. In Ihrem Buch, das Sie dann rausgeben wollen, nächstes Jahr oder dieses Jahr noch, kommen Sie da so weit? Oder ist es nur über die Zivilisation?